und zur Aufrechterhaltung der Ordnung innerhalb des Westsektors bitte ich Sie, unverzüglich nach Hause zu gehen. Ich fordere Sie noch einmal in aller Höflichkeit auf, gehen Sie nach Hause. Sie sind sonst gezwungen, die Straßen räumen zu lassen. Wir stehen gegenwärtig auf einer Ruine am Potsdamer Platz und können von hier aus die Situation genau verfolgen. Westberliner Polizei fordert die Westberliner und die Ostberliner, die hier überall Aufstellung genommen haben, auf, den Potsdamer Platz zu räumen. Aber dieser Aufforderung wird bisher nicht Folge geleistet. Inzwischen haben die Demonstranten alle Transparente und Propagandagerüste angesteckt und überall sieht man blaue Rauchschwaden in die Luft steigen. Hier links von uns werden im Augenblick die Fensterscheiben eines großen HU-Geschäftes zertrümmert. Mitten auf der Leipziger Straße haben die Demonstranten im Augenblick Transparente zusammengetragen und stecken sie an. Die Volkspolizisten haben sich weiter zurückgezogen und versuchen, den Steinwürfen zu entgehen mit gezogener Schusswaffe. Aber in den letzten Minuten ist kein Schuss mehr gefallen. Es wird nach einem Sanitäter gerufen. Wieder ist ein Verwundeter vorhanden, der zurücktransportiert werden muss. Es sieht nicht so aus, dass auf der Seite der Volkspolizei Krankenwagen zur sofortigen Hilfe der Verwundeten herangezogen worden sind. Lediglich von Westberliner Seite stehen Krankenwagen zur Verfügung, um die Verwundeten sofort in Westberliner Krankenhäuser transportieren zu können. Trotz alledem haben die Schüsse bisher nicht geholfen. Im Gegenteil, die Demonstranten haben sich jetzt vorn in der Leipziger Straße an der großen Ruine eines ehemaligen Kaufhauses wieder zusammengefunden, um die Volkspolizisten weiter zurückzudrängen. Inzwischen ist der Potsdamer Platz von Westberliner Polizisten abgesperrt worden, aber die meisten Demonstranten haben sich in den Sowjetsektor hinübergezogen und bilden dort jetzt eine große Menschenmenge, die die eine Hälfte der Leipziger Straße ausfüllt. Beginnt soeben wieder ein heftiger Schusswechsel, wie es scheint, von Maschinenpistolen. Schwere sowjetische Panzer haben soeben die Leipziger Straße besetzt und rollen weiter vor. Wir müssen ebenfalls zurückgehen und jetzt hinter einem Wagen Deckung nehmen. Und wir hören, wie die Kugeln an uns vorbeipeitschen. Sie gehen also nicht etwa in die Luft.